Imperatoren soll wieder bis zum Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auf Erden. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit.